Tatütata, Sachzwang FM ist da. Heute 1968 im Kaleidoskop. Unter ganz verschiedenen Aspekten wollen wir heute die Ära der gesellschaftlichen Umbrüche betrachten, die mit der Chiffre 68 verbunden werden. Erstens, Liebe ist ein Fünf-Buchstaben-Wort. Michael Piwnik über die Musik der Band Love und den schillernden Begriff der Liebe. Zweitens, vom Kitsch befreit. Ulrike Haider hält die sexuelle Revolution der 68er in Ehren und räumt mit Klischees auf. Drittens, das Unbehagen in der Demokratie. Felix Klopotek erinnert an Johannes Anjuli und seine Thesen über die Transformation der Demokratie. Viertens, Adoptivkinder statt Geburtshelfer. Richard Gebhardt über rabiaten Antiliberalismus und das eigentümliche Verhältnis der neuen Rechten zur neuen Linken. Fünftens, Ende einer Zukunft. Jan Gerber vergleicht Perspektiven und Proteste damals und heute nach Art eines geschichtsphilosophischen Frühschoppens. Sechstens, Donald kifft nicht. Roger Behrens beleuchtet den Durchmarsch der Popkultur nicht nur in Entenhausen im Gefolge von 68. Siebtens, Lehrjahre des Protests. Stefan Dietl erinnert an die linksradikale Lehrlingsbewegung. Achtens, im Netz der Hacker-Hippies. Enno Park rekapituliert, wie ausgerechnet die Blumenkinder Computer, Internet, Freiheit und Überwachung brachten. Und neuntens, undeutscher Beat. Uli Krug über die Essener Songtage 68, Frank Zappa und den deutschen Sonderweg von Schlager bis Politrock. Zweifelsohne gehört die Band Love zum Besten, das die Hippie-Bewegung hervorgebracht hat. Arthur Lee, aufgewachsen in Memphis und South Central in Los Angeles, gründete sie 1965 mit dem Co-Songwriter Brian McLean. Lee war neben Jimi Hendrix einer der wenigen schwarzen Protagonisten der psychedelischen Folk- und Rockmusik. Seine Texte kreisten zwar oft um hippieske Themen wie Freiheit, Frieden und eben auch Liebe, aber häufig begleitet von einem nachdenklichen oder sogar düsteren und wenig blumigen Unterton. Auch entgegen der Leichtigkeit und Entrücktheit der Songs. In Bummer in the Summer vom dritten Love-Album beschrieb Arthur Lee, kurz nachdem in San Francisco und anderswo der Summer of Love stattgefunden hatte, die Schattenseiten der Liebe. You can go ahead if you want to. 'Cause I ain't got no papers on you. Nur um noch selbstkritisch hinzuzufügen. I ain't got no papers on myself. Whoa, whoa, whoa, whoa. My love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. Wenn Paare sich ständig und erst recht in der Öffentlichkeit ihrer gegenseitigen Liebe versichern, schwingt darin immer auch ein hier von Lee abgelehnter Besitzanspruch und zudem womöglich die Skepsis gegenüber der Liebe oder der anderen Person, also eine Verlustangst mit. Denn wenn ich mir der Liebe des Gegenübers sicher wäre, wenn ich das Gefühl erkennen würde, dann müsste ich es ja nicht ständig und unvermeidlich phrasenhaft bestätigen lassen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Roland Barthes hat sich in seinem Versuch, die Fragmente einer Sprache der Liebe zu ergründen, auch dieser Formel zugewandt. Ist das erste Geständnis einmal abgelegt, besagt ein Ich liebe dich nichts mehr. Es greift lediglich auf rätselhafte Weise die alte Botschaft wieder auf. Allerdings übersieht er hier, dass Liebe als Gefühl wie auch ihre Äußerung immer nur für den Moment gilt. Selbst wenn man sie sich naturgemäß als ewig anhaltend wünscht. und dass Liebe daher gerade keine Dauerhaftigkeit beanspruchen kann. Insofern bleibt einem doch nichts anderes übrig, als immer wieder neu nachzuspüren, ob sie überhaupt noch da ist, die Liebe. Eine gegenseitige Liebeserklärung ist nun einmal ein gänzlich anderer Sprechakt als etwa das doppelte Ja einer Hochzeitszeremonie. Schließlich habe ich keinen Vertrag mit dir, keinen Anspruch auf dich, singt Arthur Lee. So unzureichend der sprachliche Ausdruck von Liebe auch ist, die übrigen zur Verfügung stehenden zwischenmenschlichen Zeichen sind es ebenfalls. Roland Barthes ergänzt: Wer nicht Ich liebe dich sagt, wessen Lippen sich kein Ich liebe dich entlocken lässt, ist dazu verurteilt, die multiplen, unsicheren, zweifelhaften, kargen Zeichen der Liebe auszusenden. Ihre Indizes, ihre Beweise, Gesten, Blicke, Seufzer, Anspielungen, Ellipsen. Er muss sich deuten lassen. Und Julia Kristeva erläutert in ihren Geschichten von der Liebe, an Barthes anlehnend, den Aspekt der Verschmelzung, der unter Liebenden letztlich angestrebt wird. Denn in der Verzückung der Liebe gehen die eigenen Identitäten verloren und gleichzeitig verschwimmt die Präzision der Referenz und des Sinns des Liebesdiskurses. Meinen wir dasselbe, wenn wir von Liebe sprechen? I'm living in a boat, the plane a raft. Es bleibt halt kompliziert, über Liebe zu reden. Bob Dylan schrieb 1965 den Song Love is just a four-letter word, den er jedoch nie aufnahm, sondern seiner damaligen Freundin und Mitstreiterin Joan Baez überließ. Sie spielte den Song fortan live und veröffentlichte ihn schließlich 1968. Baez war die Hippie-Ikone, die Dylan selbst nie sein wollte. Der Song, tongue-in-cheek wie üblich bei Dylan, ist, wie der Titel bereits andeutet, alles andere als ein romantisches Liebeslied. Auch hier verschwindet die Liebe, beziehungsweise bleibt nur als leeres Wort zurück. After waking enough times to think I see the holy kiss that's supposed to last eternity blow up in smoke. Die Liebeserklärung gilt nicht für die Ewigkeit. Schlussendlich handelt es sich lediglich um ein vergängliches Sprachspiel. Ob Baez Zuhörer, etwa in Woodstock, sich dieser Flüchtigkeit und sprachlichen Unzulänglichkeit bewusst waren und entsprechend ihre eigene ubiquitäre idealistische Liebesrhetorik hinterfragten, muss offen bleiben. Es ist die eine Konstante jeder Sprache der Liebe. Missverständnisse und Enttäuschungen sind nicht unwahrscheinlich. Die sexuelle Revolution, der Beginn des großen Geschäfts mit der Ware Sexualität? War sie das Terrain des Sexratgebers Oswald Kolle, der die Bundesdeutschen vor der Prüderie der 50er Jahre befreite? Oder war sie ein patriarchalisches Vergnügen von 68ern, die ihre Genossinnen zum Sex zwangen? Die erste der drei Annahmen ist richtig. Gegen Ende der 60er Jahre trotzten Illustriertenmacher, Filmproduzenten, Werbefotografen und Pornografen den Zensoren und Saubermännern des postfaschistischen Deutschland mehr und mehr Toleranz für ihre Produkte ab. Schlechte Sexartikel, oberflächliche Sexfilme, verlockende Frauenfotos, entblößte Beine, Busen und Ärsche brachten glänzende Profite. Sexwelle, hieß das damals. und hört seither nicht auf, die Medien zu überfluten. Ganz oben auf dieser Welle schwamm eine Frau. Beate Uhse, einst Pilotin in Hitlers Wehrmacht, dann Pionierin der Vermarktung ansprechender Kondome, Sexspielzeuge und massenkompatibler Reizwäsche, wurde nach anfänglicher Verfolgung durch Polizei und Justiz mit ihrem Geschäft steinreich. Auch die zweite der oben genannten Assoziationen entspricht der Wahrheit. Als den damals Herrschenden klar wurde, dass die für die Adenauer-Jahre typische Sexualmoral der Bundesrepublik nicht mehr zeitgemäß war, konnten die heimlichen Anhänger des zunächst extrem verteufelten US-amerikanischen Sexualempirikers Alfred Kinsey ans Licht der Öffentlichkeit treten. Es war die Stunde der Sexualreformer. Der populärste wurde Oswald Kolle, ein Liberaler, der Mitglied der FDP bzw. deren niederländischer Schwesterpartei war. Seine ersten Bücher und Filme richteten sich an verheiratete Paare, deren Ehen durch erfüllenden partnerschaftlichen Sex zu stabilisieren er sich zur Aufgabe gemacht hatte. Progressivere Sexualreformer sorgten sich um die sexuelle Aufklärung auch der Kinder und Jugendlichen, um die Erleichterung der Ehescheidung, die Aufhebung der Vorurteile gegen uneheliche Kinder, geschiedene Frauen und Homosexuelle. Darunter waren einige Frauen. Die Berliner Psychotherapeutin Hildegard Lange-Undeutsch beispielsweise bot schon 1965 Kolloquien zu Themen wie Empfängnisverhütung und vorehelichem Geschlechtsverkehr für Studenten an. Die Bild-Zeitung erklärte sie dafür zur Jugendverderberin. Die dritte der stereotypen Vorstellungen von der sexuellen Revolution als einem sexistischen Treiben der Männer im SDS, dem erst die neue Frauenbewegung ein Ende zu setzen wusste, bedarf der Richtigstellung. Während es den Sexualvermarktern vor allem ums Geld ging und den Reformern um einen moderneren und humaneren Umgang mit Sexualität, hatten sich die jungen Sexualrevolutionäre von 1968 an Schulen und Universitäten nicht weniger vorgenommen als die radikale Veränderung der Gesellschaft und der eigenen Persönlichkeit. Sie revoltierten nicht nur gegen einen antiquierten Wissenschaftsbetrieb, gegen den Krieg in Vietnam und die geplanten Notstandsgesetze, sondern auch gegen sämtliche Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, einschließlich der scheinbar unabänderlichen, sprich Ehe und Familie. Wie vor ihnen Frühsozialisten und Anarchisten oder Revolutionärinnen wie Emma Goldman und Alexandra Kollontai wollten sie die soziale Revolution mit einer kulturellen und sexuellen verbinden. Ihre Utopie einer egalitären, basisdemokratischen Gesellschaft enthielt auch die der freien Liebe, die es im Hier und Jetzt vorwegzunehmen galt. Eine Liebe, die frei sein sollte, von staatlicher wie kirchlicher Einmischung, frei von Jungfräulichkeitserwartungen, Monogamiegebot, Ehezwang, Gebärzwang und Verpflichtung zur Familiengründung. Als Alternative zur bürgerlich isolierten Lebensweise von Paaren oder Kleinfamilien strebten die politisch Aufbegehrenden mit der Gründung von Kommunen und Wohngemeinschaften ein auf gegenseitiger Unterstützung basierendes kollektives Leben an, das emotionale Abhängigkeit und klebrige Bindungen der Menschen verhindern sollte. Linksradikale Studenten, Schüler und Lehrlinge lösten sich aus unbefriedigenden Zweierbeziehungen, um mit Mehrfachverhältnissen oder Promiskuität zu experimentieren. Das taten keineswegs nur Männer. Da die körperliche Seite der Liebe aufgewertet wurde, konnten sich damals vor allem die Frauen vom romantischen Liebesschmalz aus Heimatfilmen, Kitschromanen und Schlagertexten befreien, vom Zuckerbrot, das man ihnen gab, um sie in ein Hausfrauendasein zu locken. Gegen diese Falle kämpften unzählige junge Frauen an, indem sie beschlossen, ihr Leben nicht auf einen einzigen Mann auszurichten. Sie beschafften sich die Antibabypille, wechselten ihre Partner, experimentierten mit ihrer Lust und versuchten, Sexualität als solche zu genießen. Durch das gemeinsame Interesse an Politik, durch die Aufhebung der Sexualtabus und die Absage an bürgerliche Lebenserwartungen verlor das Verhältnis zwischen den Geschlechtern seine für die prüden Zeiten typische verklemmt erotische Dauerspannung. Dreckige Witze unter Männern und zwanghafte Märchenprinzenfantasien unter Frauen schienen sich ebenso zu erübrigen wie der obszöne Männergriff unter den Frauenrock. Je größer und populärer die Neue Linke wurde und je mehr die Medien sie dämonisierten und entstellten, desto attraktiver wurde ihre Botschaft von der freien Liebe auch für politisch liberale Männer. Solche mischten sich unter die Radikalen, in der meist vergeblichen Hoffnung auf die Gunst der Kommunistenweiber, die in Spießers Fantasie wahllos jeden nahmen. Werbefotografen, Radio- und Fernsehredakteure gaben sich als Linke aus, um Modelle, Schauspielerinnen oder Autorinnen ins Bett zu kriegen. Der Sexismus der unaufhaltsamen Sexwelle tat ein Übriges, um die politisch motivierte sexuelle Revolution zu korrumpieren. So, wenn Rainer Langhans während der entpolitisierten Spätphase der Kommune 1 Uschi Obermeier einen wandelnden Lustautomaten nannte. Oder wenn die Bild-Zeitung von Obermeiers Liebesnacht mit Jimi Hendrix berichten durfte. Der berühmte Weiberaufstand im SDS vom Herbst 1968 allerdings, der heutzutage oft als Geburtsstunde der feministischen Bewegung gegen sexualisierte Gewalt gehandelt wird, richtete sich keineswegs gegen busengrabschende oder sexerzwingende SDS-Männer. Die spätere Filmemacherin Helke Sander, damals SDS-Mitglied und Gründerin antiautoritärer Kinderläden, betonte in ihrem Redebeitrag vor der 23. Delegiertenkonferenz des SDS, dass dieser die einzige Organisation sei, in der links engagierte Frauen wie sie eine Chance zur Kooperation sähen. Ihr Hauptanliegen war es, den SDS am eigenen Anspruch zu messen, der darin bestand, innerhalb der bestehenden Gesellschaft Modelle einer utopischen Gesellschaft zu entwickeln. Dem SDS warf sie damals vor, ein Spiegelbild der patriarchalischen Gesellschaft zu sein. Die legendären Tomaten flogen erst, nachdem die Männer am Podium sich geweigert hatten, über Sanders Beitrag zu diskutieren. Nur eines der Geschosse traf, und zwar ausgerechnet den Schwulen, Mickrigen und Sehbehinderten Hans-Jürgen Krahl, der zwar ein prominenter Agitator und Theoretiker, aber alles andere als ein Macker war. Die SDS-Weiberräte, die sich danach in mehreren Städten bildeten, befassten sich mit der Situation proletarischer Frauen und der geschlechterspezifischen Ungleichbezahlung und lasen die marxistischen Klassiker. Sexualität, Sexismus und sexuelle Gewalt wurden erst gegen Mitte der 70er Jahre zum Thema der neuen Frauenbewegung. Die sexuelle Revolution im radikalen Sinn hat ebenso wenig stattgefunden wie die soziale Revolution. Vieles von dem, was die Reformer erreicht haben, wird heutzutage im Sinne eines mächtigen neuen Sexualkonservatismus revidiert. Die Sieger der Geschichte in Sachen Sexualität aber sind deren Vermarkter, zumal sie keinerlei Probleme haben, sich den veränderten Bedingungen anzupassen, einschließlich der am großen Geschäft beteiligten Frauen. Die Autorin von Shades of Grey oder die populäre SM-Ratgeberin Claudia Varin zum Beispiel propagieren Monogamie, Ehe, Familie und die traditionellen Geschlechterrollen. In ihrer Vorstellung von Sexualität glorifizieren sie das Herr-Knecht-Verhältnis und feiern die Macht als Aphrodisiakum. Eine Botschaft, die den Geist unserer Zeit kaum besser treffen könnte. Keine Freiheit für den, der von ihr Gebrauch macht. So fasste der Publizist Sebastian Haffner 1967 in einer Rezension die angesichts der deutschen Realität bittere Diagnose von Johannes Agnolis Buch Die Transformation der Demokratie zusammen. Als der Saira Verlag die Schrift 1990 neu herausgab, Agnoli war da gerade 65 Jahre alt geworden und verabschiedete sich aus dem Hochschuldienst, urteilte die Berliner Schriftstellerin und Philosophin Ilse Bindseil, Agnoli beschreibe einen Staat, in dem das Befehlen, nicht aber das Gehorchen aufgehört hat. Haffner und Bindseil bringen ein Unbehagen auf den Punkt, das die Leser bei der Lektüre beschlichen haben muss. Agnoli beschreibt in dem Buch nicht die Grenzen demokratischer Politik im Kapitalismus, auch nicht ihren Verfall. Vielmehr zeigt er, dass Demokratie und Parlamentarismus selbst das Problem sind. Die Funktionsbestimmung des bürgerlichen Staats, Sicherung der sozialen Macht der Bürger auch über die Arbeiterklasse, ist von Anfang an klar. Aber gleichzeitig verkörpert der Staat das gesellschaftlich Allgemeine, an dem durch die freie, geheime und gleiche Wahl alle partizipieren können. So bestünde immerhin die Chance, dass die Bevölkerungsmehrheit, und das sind nun mal die Lohnabhängigen, die Barrikade mit dem Wahlzettel vertauschte und die Revolution auf legalem Wege gewönne. Es kommt auf diese Weise aber nie zur Revolution. Und das ist das Unheimliche. Am 2. Juni 1967 wurde auf den Berliner Straßen dieses Unheimliche handgreiflich. In kaltblütiger Bürgerkriegstaktik sprengte die Polizei die Demonstration gegen den Schabbesuch und verprügelte die desorganisierten Studenten. Der Tod Benno ohne Sorgs erschien als fatale Konsequenz dieser Polizeigewalt. Es folgte die Hetze der Springerpresse mit dem Feindbild linker Student. Illusionen über einen prinzipiell offenen, im Grunde friedfertigen Staat dürften den Demonstranten gründlich ausgetrieben worden sein. Einige Monate danach erschien Agnolis Demokratie- und Parlamentarismus-Analyse, ursprünglich zusammen mit einem Essay des marxistischen Sozialpsychologen Peter Brückner. Die Transformation des demokratischen Bewusstseins. Im Gegensatz zu Agnolis lakonischer, mitleidloser Destruktion des Rechtsstaats liest sich Brückners Aufsatz schwerfällig und ausschweifend psychologisierend. Es ist nicht sein bester. Trotzdem spielte er für die Wirkungsgeschichte eine entscheidende Rolle. Brückners Analyse der diffamierenden öffentlichen Reaktionen auf die Protestbewegung machte den Lesern klar, dass das Buch von ihrer Realität handelt. Wer vor dieser Folie Agnolis Text las, dem wurden die Begriffe, die Agnoli lieferte, Involution, Frieden als Unterordnung, Reduktion des Antagonismus auf Pluralismus, wurden diese Begriffe zu Waffen. Der spricht ja zu uns. Die Fundamentalopposition, die Agnoli einfordert, das sind doch wir. Darin liegt die historische Bedeutung des Textes, der ihn auf eine Stufe stellt mit Herbert Marcuses Der eindimensionale Mensch. Im entscheidenden Moment lieferte jemand die richtigen Begriffe, die helfen, diesen Moment zu verstehen. Sozialstaat und Repression, Wohlstand und die Ereignisse des 2. Juni gehörten nach Agnoli zusammen. Der Anspruch des Staates zum Schutz des Ganzen, Disziplinierungs- und Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Volksteile, gegen die abhängigen Massen zu ergreifen, ergibt sich aus der gleichen Konsequenz, das Geschäft des sozialen Ausgleichs zu besorgen. Sein Buch »Die Transformation der Demokratie« erlebte nach 1967 etliche Auflagen, Raubdrucke und Übersetzungen. Die letzte Auflage erschien 2004, ein Jahr nach Agnolis Tod. Dabei war der Text nie als Agitationsschrift gedacht, sondern gehörte zunächst zu Agnolis Habilitationsvorhaben. Die Thesen standen bereits 1965 fest. Die in den vergangenen Jahren etwa von Wolfgang Kraushaar geäußerte Kritik, Agnoli lege seiner Parlamentarismuskritik die Demokratieverachtung faschistischer Ideologen zugrunde, denen der junge Agnoli als italienischer Jungfaschist einst anhing, ist nicht stichhaltig. Die Parlamentarismuskritik hat Agnoli als Konsequenz der Transformation der Demokratie beschrieben. Ursprünglich ging es ihm darum, parlamentarismuskritische Thesen von sozialistischen Verfassungstheoretikern an der Wirklichkeit der Bundesrepublik zu überprüfen. Was er aber dann herausarbeitete, war fundamental. Der politische Staat kann die dem Entscheidungsprozess ferngehaltenen Massen gesellschaftlich am wirksamsten integrieren, damit in die Unterordnung einbauen und sie mit ihrer durchgängigen Abhängigkeit versöhnen, wenn er nicht als Organ der Herrschaft erscheint, sondern als Volkssache. Wie kann dieses Unternehmen gelingen? Das Parlament als Verkörperung des gesellschaftlich Allgemeinen war einst das Kampfinstrument des Bürgertums gegen die Privilegien von Adel und Kirche, die sich ökonomisch und damit auch sozial nicht mehr rechtfertigen ließen. Der neue Verfassungsstaat sollte die bürgerlichen Interessen verteidigen, die identisch waren mit der Durchsetzung und dem Erhalt der sozialen Macht, dem Privateigentum an den Produktionsmitteln. Diese Interessen waren nicht mehr legitimiert durch Abstammung und göttliche Sendung, sondern fußten auf dem Prinzip von Freiheit und Gleichheit. Von dieser Freiheit und Gleichheit war das Proletariat und die Frauen ausgeschlossen. Aber nicht prinzipiell, wie die erfolgreichen und militant geführten Kampagnen für das allgemeine Wahlrecht zeigten. Für Sozialisten brach das goldene Zeitalter des Parlamentarismus an. Die Revolution per Stimmzettel schien greifbar nahe. Man kann dieses Zeitalter genau datieren. Es reicht von 1871, dem Jahr der Pariser Kommune und ihres grausamen Endes, bis 1905, als in der ersten russischen Revolution die Massen sich autonom in Räten organisierten, was die westeuropäischen Linksradikalen von Anton Paneköck bis Rosa Luxemburg zur endgültigen Abkehr von der parlamentarischen Strategie bewog. Aber prinzipiell gefragt, warum bewirkt das allgemeine Wahlrecht, dass der funktionellen Abhängigkeit des Staates und seines Parlaments von den Interessen der Bourgeoisie widerspricht, warum bewirkt dieses Wahlrecht nie den erhofften sozialistischen Schub? Das ist die Frage, die Agnoli umtreibt. Weil der Staat gegen alle Standesprivilegien das Prinzip der Volkssouveränität behauptet, transportiert er Staatsbürgerbewusstsein bis in die unteren Klassen hinein. Politisch darf sich nun auch der Lumpenproletarier als Bürger fühlen. Eine enorme Integrationsleistung. Anstatt, wie von der frühen Sozialdemokratie erhofft, die Klassenmacht des Proletariats zum Ausdruck zu bringen, verkörpere der Staat eine Sphäre, in der die Klassen verschwunden seien, ohne dass der Kapitalismus zu existieren aufgehört habe, so Agnoli. Die Überwindung des Klassenstaates auf dem Boden einer kapitalistisch bleibenden Gesellschaft bedeutet praktisch, dass die politische Kraft der abhängigen Klasse gebrochen wird und dass also der Klassenstaat nur den Klassenkampf von oben reproduziert. Zwar gibt es für die Bourgeoisie keine verfassungsmäßig festgeschriebene politische Garantie ihrer sozialen Macht mehr, aber das erweist sich als ihre größte Sicherheit, denn es entsteht die Fiktion eines eigentlich existierenden Gemeinwohls. Dies führt zur Aushöhlung proletarischer Klassenpolitik im parlamentarischen Pluralismus. Hier führt Agnoli seinen vielleicht bekanntesten Begriff ein, den der Involution, Rückbildung. Heutzutage hat der Staat die Gesellschaft mit einer Unzahl von Bürgerbeteiligungsverfahren und anderen Partizipationsformen überzogen. Überall wird man aufgefordert, mitzubestimmen und sich einzubringen. Was davon zu halten ist, kann man bei Agnoli nachlesen. ...1968 galt bislang als das entscheidende Jahr der linken Studentenbewegung. Doch kurz vor den medialen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag wird die Revolte von 68 unter dem Beifall des Feuilletons als Geburtsstunde der neuen Rechten gedeutet. Zwar ist diese Art der Geschichtsschreibung, wie sie der Publizist Thomas Wagner in seinem streitbaren Buch »Die Angstmacher« 1968 und die neuen Rechten vorlegt, überpointiert. Doch nicht wenige prominente 68er sollen ihren Kampf gegen das liberale System später tatsächlich im nationalen Lager fortsetzen. Die ideologischen Rochaden der rechten Leute von links prägen inzwischen das Bild der Proteste der Studenten- und Lehrlingsbewegung. Günter Maschke avancierte vom Parteigänger Fidel Castros zum profilierten Autor der neuen Rechten. Bernd Rabehl regredierte vom SDS-Vordenker zum Gastredner der NPD. Reinhold Oberlercher, vom Spiegel einst als Hamburgs Dutschke präsentiert, ist heutzutage Chefideologe des neonazistischen Deutschen Kollegs. Die Liste rechter Renegaten ließe sich beliebig verlängern. Auch wegen derartiger Biografien kultiviert die deutsche Rechte kein rein negatives, sondern ein zwiespältiges und fasziniertes Bild von 1968. Das Jahr dient ihnen auf der einen Seite zur Verteufelung der Militanz der radikalen Linken und des damit einhergehenden Kulturverfalls. Aber schon ein Blick auf die identitäre Bewegung zeigt, wie die Vertreter der neuen Rechten sich bis in die Gegenwart von der Provokationsstrategie der 68er inspirieren lassen. Allerdings führt die Rede von der Geburtsstunde in die Irre. Weder erschöpft sich die Bedeutung von 1968 in den Methoden des Tabubruchs, noch lässt sich die Geschichte der neuen Rechten ohne Verweis auf die Krise ihrer alten Kameraden verstehen. Denn die neue Rechte wirkte schon in sehr jungen Jahren gealtert. Phasenweise wichtige Periodika der zeitgenössischen extremen Rechten, wie das von Eichberg, dem Apologeten des Ethnopluralismus, geprägte Junge Forum, existierten bereits seit 1962. Und was in der Bundesrepublik ab 1972 unter dem Etikett Aktion Neue Rechte ANR bekannt wurde, war zunächst ein von Fraktionskämpfen zerrüttetes Sammelbecken militanter Rechtsextremer, die auf die Zerwürfnisse in der NPD reagierten. Die Partei war bei den Bundestagswahlen 1969 an der 5%-Hürde gescheitert und gerade junge Rechte suchten seinerzeit nach neuen Wegen. In der ANR trafen Nationalrevolutionäre wie Eichberg auf Neonazis wie Michael Kühnen. Schon diese Fußnote zeigt, dass eigene Traditionen für die Entstehung der neuen Rechten wichtiger sind als die Übernahme linker Protestformen. Dass aber aus Protagonisten der Studentenrevolte zwar nicht Geburtshelfer der neuen Rechten, wohl aber deren Fellow Travelers werden konnten, wurde früh deutlich. Schon 1968 zeigten sich in Deutschland innerlinke Zerfallserscheinungen. Wer damals noch im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS, die Solidarität mit den vom US-Imperialismus unterdrückten Völkern Asiens beschwor, sollte sich rasch der eigenen Nation zuwenden. Armin Mohler, der Doyen der neuen Rechten, erkannte das Potenzial der künftigen Überläufer. Ich bin der Überzeugung, dass die Konservativen den von der Linken kommenden Renegaten das Tor weit öffnen, vor den liberalen Renegaten es jedoch versperren sollten, schrieb Mohler 1974 im rechten Theorieorgan Kritikon über die Invasion abogeschädigter Liberaler ins konservative Lager. Mohlers Unterscheidung zwischen Freund und Feind war deutlich. Der Linke bringt Methoden und Härte mit, die wir brauchen können. Der Liberale schleppt Bazillen und seine Unbelehrbarkeit mit ein. Wer während und nach der Studentenrevolte gegen die Scheißliberalen, so der damalige Jargon von Teilen der APO, agitierte, fand Mohlers Wohlgefallen. Es scheint also verführerisch, 1968 als das Jahr einer neuen nationalen Erweckungsbewegung zu deuten. Doch müssen solche Versuche das Gesamtbild der Studentenrevolte auf die rechten Renegaten reduzieren. Die 68er waren kein homogener Block. Unter ihnen gab es jene, die unter den Talaren der Universitätsprofessoren den braunen Muff von 1000 Jahren zum Vorschein bringen wollten und die Frühschriften jüdischer Remigranten wie Horkheimer und Adorno als Raubkopie unter die Leute brachten. 1968 war auch ein Katalysator für die neuen sozialen Bewegungen und eine progressive Bildungspolitik. Diese Impulse von 68 waren und sind mit rechter Ideologie nicht vereinbar. Aber die Biografien von Maschke und Oberlecher richten den Blick auf jene Mitglieder der APO, die, wie Bernd Rabehl, schon 1967 den Befreiungsnationalismus zur Sache der deutschen Linken erklären wollten. Später konnten die nationalistischen Renegaten der Revolte ihre Feindbilder, Israel und die USA, in der extremen Rechten propagieren. Mao, Mao. Mao, Mao. Und die Ablehnung der Bazillen des Liberalismus einte durchaus unterschiedliche Figuren wie Maschke und Mohler. Der von Mohler als Schriftsteller der konservativen Revolution kanonisierte Arthur Möller van den Bruck formulierte 1922 das Leitmotiv dieser Geisteshaltung. An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. In dieser Krankheitsmetapher manifestiert sich die Feindschaft gegen eine Idee des Individuums, das sich von der Macht der Kollektive löst. Von Möller van den Brucks Diktum über Mohlers Schlachtruf gegen die Liberalen zieht sich eine Frontstellung gegen den Liberalismus, der weiterhin als gesellschaftspolitische Pathologie begriffen wird. Auch Thor von Waldstein, der im Neurechten Institut für Staatspolitik seit 2015 richtungsweisende Reden zur sogenannten Metapolitik gehalten hat, warnt vor dem liberalistischen Virus. Die Vita des neuen Institutsvordenkers steht exemplarisch für die Kontinuitäten zwischen alter und neuer Rechter. von Waldstein leitete von 1979 bis 1982 den Nationaldemokratischen Hochschulbund der NPD. Die Kritik des als einheitliche Strömung gar nicht existenten Liberalismus, der ihn letztlich nur als Verwestlichung denunzieren will, erwies sich als die verbindliche Klammer zwischen den Lagern. Und mancher, der sich im SDS einst als Avantgarde der Arbeiterklasse inszeniert hatte, konnte fortan am rechten Rand als Vordenker des Vaterlandes reüssieren. Die Verachtung des Pluralismus teilt diese Sorte 68er mit der neuen Rechten. Ihre vorgeblich progressive Konsumkritik schlug in die raunende Kulturkritik an der Dekadenz um. 1968 war nicht das Gründungsjahr der neuen Rechten. Sicher aber konnte diese damals ihren linken Feind studieren. Die Verachtung der Rechten gilt den Kindern von Marx und Coca-Cola, die immer noch als Auswuchs des angeblich zersetzenden, ergo liberalistischen Westens gelten. Wer aber die Fremdherrschaft der USA nicht nur über Vietnam, sondern auch über die geteilte deutsche Nation beklagte, fand schließlich seinen Weg durch das geöffnete Tor der extremen Rechten. Jene 68er also, die sich in ihrer Ablehnung der Fremdherrschaft auch gegenwärtig vor allem gegen die Fremden richten, sind weniger die Geburtshelfer der neuen Rechten, sie sind vielmehr Molas Adoptivkinder. Bei Marx geht Revolutionstheorie ungefähr so. Irgendwann geraten die Produktivkräfte in Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen. Die Produktionsverhältnisse werden zur Fessel der Produktivkraftentwicklung. Aus diesem Grund streifen die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse irgendwann ab. Der Scheitelpunkt dieser Entwicklung ist die Krise. Ihr Träger sind die Kreise, in deren Händen die wirtschaftliche Kraft der Zukunft liegt. Gegen diese Theorie ist viel Richtiges gesagt worden. Sie ist holzschnittartig. Marx hatte vor allem den Übergang vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft vor Augen und in späteren Jahren verzichtet er gleich ganz darauf. Vor allem aber spricht die Geschichte gegen sie. Seit Marx im Januar 1859 sein berühmtes Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie schrieb, indem er diese Revolutionstheorie so kurz zusammenfasste, dass sie selbst von Jungfunktionären der Linkspartei verstanden werden kann, seitdem sind mehr als 150 Jahre vergangen. Die freie Assoziation, mit der Marx noch zu Lebzeiten rechnete, diese freie Assoziation lässt allerdings immer noch auf sich warten. Nichtsdestotrotz ist die Theorie besser als ihr Ruf. Im Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie, die die Klassiker deterministisch las, und am Rechenschieber termingenau ausrechnete, wann der große Kladderadatsch kommt, wann die SPD die Reichstagswahlen gewinnt und den Sozialismus in Deutschland per Parlamentsbeschluss einführt. Im Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie bestanden Marx und Engels immer darauf, dass die Revolution gemacht werden müsse. Vor allem aber gilt, und das ist mir das Wichtige, hätte Marx nicht suggeriert, dass die nächste Umwälzung der Produktionsverhältnisse identisch mit der Abschaffung des Kapitalverhältnisses ist, hätte er das Wort Produktionsverhältnisse stattdessen ganz einfach mit den ökonomischen, sozialen, kulturellen, juristischen Bedingungen übersetzt, unter denen die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion stattfindet, dann hätte es weniger Missverständnisse gegeben. Denn diese Bedingungen werden ständig nach dem von Marx beschriebenen Muster umgeworfen. Das beste Beispiel hierfür ist tatsächlich 1968. In Deutschland ist es zwar beliebt geworden, 1968 aus der Empörung über die unbewältigte Nazi-Vergangenheit und über das Schweigen über Auschwitz zu erklären. Dabei wird allerdings entweder übersehen, dass die damaligen Proteste kein deutsches Phänomen waren, sondern ein internationales. Sie fanden von Prag bis Paris, von Belgrad bis Berkeley und von Mailand bis Mexico City statt. Oder aber man vergisst kurzerhand, dass man den Nationalsozialismus in Amerika, in Jugoslawien oder Frankreich nicht bewältigen musste, weil Roosevelt, Tito und de Gaulle schon zu einem Zeitpunkt gegen die Nazis kämpften, als die Eltern der hiesigen 68er noch hinter ihren Blockwarten hinterherrannten. Ja. 1968 war zunächst ein Kind des Kalten Krieges. Die 50er und die 60er Jahre waren von einem merkwürdigen Nebeneinander von Geschwindigkeit und Stillstand geprägt. Auf der einen Seite gab es eine enorme lebensweltliche Beschleunigung. Der Kürze halber nur ein paar Stichworte, mit denen aber sicher jeder etwas anfangen kann. Lohnerhöhungen, 40-Stunden-Woche, mehr Freizeit, gesteigerte Konsummöglichkeiten, die Verringerung räumlicher und mentaler Entfernungen durch die allgemeine Motorisierung, das Radio, den Fernseher, Elvis Presley und die Beatles. Der Kalte Krieg wiederum, das Gegenüber von zwei hochgerüsteten Blöcken, hatte diese Beschleunigung zwar überhaupt erst in Kraft gesetzt, aber er war zugleich ihre Fessel. Das Gefühl und die wissenschaftlichen Errungenschaften der Zeit waren in die Zukunft gerichtet. Die Systemauseinandersetzung und vor allem der jederzeit zu erwartende Atomkrieg standen allerdings dafür, dass es diese Zukunft nicht geben wird. Als die Nachkriegsprosperität in die Krise geriet, nämlich 1968, es wird sehr häufig vergessen, dass 1968 das Jahr der ersten größeren ökonomischen Einbrüche seit 1945 war, als die Nachkriegsprosperität, also 1968, in die Krise geriet, platzte dieses Konglomerat auf. Die Proteste von Berkeley, Madison, Frankfurt, Paris, Belgrad und so weiter waren der Versuch, aus der Situation des Stillstands in Richtung Zukunft auszubrechen. Wenn man überhaupt in die Vergangenheit sah, dann schaute man nicht in die Zeit des Nationalsozialismus. Ganz einfach, Auschwitz stört nur, wenn man optimistisch und gut gelaunt von Utopien sprechen möchte. Sondern es war die Zwischenkriegszeit oder sogar das 19. Jahrhundert, in das man blickte. Die Protestbewegungen orientierten sich damit an jener Zeit, in der die Zukunft noch nicht durch massenhaftes Verrecken in Schützengräben und Gaskammern angefressen war. Und sie orientierten sich an der Kraft, die sich die Zukunft wie keine andere auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Sie orientierten sich nämlich an der Arbeiterbewegung. Aus genau diesem Grund waren die Diskussionen über Anarchismus, Leninismus, Rätekommunismus, Anarchosyndikalismus oder eben die Organisationsfrage seinerzeit auch wesentlich wichtiger als die Debatten über den Nationalsozialismus oder über Auschwitz. Der Faschismusvorwurf diente vor allem der eigenen moralischen Überhöhung, die dem Protest eher äußerlich blieb. Obwohl sie sich zum Teil großer Gegenwehr ausgesetzt sahen, rannten die Studenten von 1968 mit ihrem Protest offene Türen ein. Denn tatsächlich hatte der Widerspruch zwischen lebensweltlicher Beschleunigung und politischem Stillstand seine Entsprechung in einem anderen Widerspruch gefunden. Und zwar spreche ich vom Gegensatz zwischen den moralischen und juristischen Imperativen des Kalten Krieges auf der einen und den neuen Imperativen des Marktes und der Produktionssphäre auf der anderen Seite. So sind Disziplin und Gehorsam, Liebe, Treue und Ehring zwar nötig, wenn am Fließband Motoren zusammengeschraubt werden müssen oder jeden Tag der Einberufungsbefehl nach Korea kommen kann, der seiner Frau, die zu Hause wartet, treu ergeben ist, der desertiert nicht so schnell und ist insofern auch dem Vaterland treu ergeben. Aber er ist weder ein idealer Abnehmer der immer wechselnden Angebote der Konsumgüterindustrie, noch ist er ein guter Dienstleister. Die Dienstleistungsbranche, die seit den 50er Jahren immer bedeutender wurde, ist weniger auf Befehl, Gehorsam und die Verrichtung von Eintönigkeiten angewiesen als auf Eigeninitiative, Flexibilität, Teamwork und Engagement. Für all das also, was sich die Protagonisten von 1968 auf ihre Fahnen schrieben. So verhalf der Aufbruch von 1968 zum einen den neuen Leidenschaften, den neuen moralischen und juristischen Vorstellungen zum Durchbruch, die die veränderten Produktivkräfte benötigten. Weil alle schon darauf gewartet hatten, ließen sich nach der ersten Empörung auch die Älteren die Haare wachsen, rannten ins Sexkino und zum Partnertausch. Zum anderen wurde den zentralen Trägern dieser neuen Leidenschaften ein Platz an den Futtertrögen verschafft. Den mittelständischen, flexiblen, akademisch gebildeten, auf Teamwork ausgerichteten Nachwuchs. Die gegenwärtigen Proteste, und damit komme ich zum Heute, die gegenwärtigen Proteste scheinen mir aus einem ähnlichen Widerspruch heraus erklärt werden zu können. Auf der einen Seite herrscht eine enorme gesellschaftliche Beschleunigung. Das Symbol dieser Schubkraft ist aber nicht mehr das Auto, wie es in den 50er und 60er Jahren der Fall war, sondern es ist das Handy. Gerade am Beispiel des Mobiltelefons wird deutlich, dass das Tempo seit der Hochphase des Kalten Krieges nicht kontinuierlich gestiegen ist. Das wäre eine Banalität in einer Gesellschaft, die auf dem Imperativ des Fortschritts aufbaut, sondern dieses gesellschaftliche Tempo oder die gesellschaftliche Beschleunigung ist indirekt proportional gestiegen. Das Auto hat seit dem Einstieg in die Massenproduktion rund 70 Jahre gebraucht, um seinen Vorgänger, den Pferdewagen, aus dem Straßenbild zu verdrängen. Das Handy hat hingegen für die Vertreibung oder für die Verdrängung der Telefonzähler nicht mal 10 Jahre benötigt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass das Handy sowohl in der Herstellung als auch in der Anschaffung wesentlich billiger ist als ein Auto, bleibt ein enormer Unterschied. Diese Beschleunigung, um die es mir geht, und die sich zugleich auch im Takt der technischen Weiterentwicklungen, die sich nicht mehr im 10- oder 5-Jahrestakt, sondern im 10- oder 5-Monats-Rhythmus vollziehen, niederschlägt. Diese Beschleunigung verändert das Leben in einer Weise, die sich bisher kaum jemand bewusst zu machen scheint. Schon jetzt herrscht ein Regime der ständigen Erreichbarkeit, der permanenten Rechenschaftslegung via Twitter und Facebook. Was habe ich wann, wo und wie gedacht, gesehen und gemacht? Und der kontinuierlichen Aktivität. Selbst Fernsehabende und Raucherpausen, die einmal der Entspannung dienten, sind nicht mehr ohne Multitasking zu haben. Sie kommen nur noch selten ohne das Surfing bei Amazon oder die Wikipedia-Recherche nach Dingen aus, die man am nächsten Tag vergessen hat. Das mag etwas kulturkonservativ klingen oder erscheinen, aber ein gewisser Kulturkonservativismus erscheint mir angesichts der Hemmungslosigkeit in den Kommentarspalten der Blogs und auch angesichts der Banalitäten, an denen Freundschaften aufgrund kurzer, unbedachter Momente bei Facebook zerbrechen, auch angebracht. Trotz, und das sei betont, selbstverständlich trotz aller Vorteile, die die moderne Telekommunikation selbstverständlich hat. Vor allem aber verändert sich der Rhythmus des Weltgeschehens, wie es sich in den Nachrichten manifestiert. Hierfür ist nicht nur das erhöhte Maß an Konkurrenz im Nachrichtensektor verantwortlich, sondern auch die veränderten Seh- und Rezeptionsgewohnheiten von Leuten, die aus Angst, dass sie eine SMS, eine Twitter-Meldung oder etwas anderes Weltbewegendes verpassen, alle 5 Sekunden hektisch auf ihr Handy sehen, verlangen nach ständig neuen Meldungen. Die herkömmlichen Kamera- und Reporter-Teams sind kaum noch dazu in der Lage, diese Nachrichten zu produzieren. So werden sie durch genau die Geräte geliefert, die zur Veränderung der Seh- und Rezeptionsgewohnheiten beigetragen haben. Die CNN-Meldungen über den Bürgerkrieg in Syrien basierten dementsprechend am Anfang fast ausschließlich auf Facebook-Nachrichten und Twitter-Meldungen. Die Bilder und Filme stammten von den Reporterteams BlackBerry, iPhone und Samsung. Das Problem daran ist aber nicht nur die Qualität. Die Qualität war nie besonders groß und stimmte zu keiner Zeit auch nur ansatzweise mit der Rede vom journalistischen Ethos überein. Sondern das Problem wird vor allem deutlich, wenn man sich eins der Jahresrückblickshefte kauft, die der Spiegel, der Stern oder der Fokus pünktlich zu Weihnachten auf den Markt bringen. Ich habe mir hier das mal vom Stern geholt, um mir dann mal anzuschauen, was im letzten Jahr passiert ist. Die dort präsentierten Ereignisse, die das Publikum oder die Reporter in den letzten 12 Monaten bewegten, wirken alle nicht, als wären sie erst vor kurzem geschehen, sondern man hat den Eindruck, sie würden 10, 15 oder 50 Jahre zurückliegen. Obwohl seinerzeit alle Medien in endlos Schleife darüber berichteten, kann sich heute kaum noch jemand daran erinnern. Für diese Amnesie ist nicht nur die Masse an Nachrichten verantwortlich, mit der die Menschen bombardiert werden, sondern verantwortlich ist auch die beispiellose Banalität, die vollkommene Bedeutungs- und vor allem die absolute Folgenlosigkeit vieler Geschehnisse, die regelmäßig als Jahrhundertereignisse angekündigt werden. Die beispiellose lebensweltliche Beschleunigung und die Bevölkerungsgruppe, die wie keine andere für diese Schubkraft steht, weil sie nicht erst mühsam von der Schreibmaschine auf den Computer oder von der Wählscheibe auf den Touchscreen umschulen musste, sondern damit aufgewachsen ist. Diese lebensweltliche Beschleunigung und die davon getriebene Bevölkerungsgruppe der unter 30-Jährigen sind mit einer bemerkenswerten gesellschaftlichen und politischen Stagnation konfrontiert. Selbst wenn Regierungen wechseln, Bundesligaspieler ausgetauscht werden oder neue Quizshows im Fernsehen anlaufen, hat man den Eindruck, dieselben Gesichter doch schon beim letzten Mal gesehen zu haben. Besonders deutlich ist der Widerspruch zwischen Beschleunigung und Stagnation in Staaten, deren Existenzberechtigung, deren politisches Personal oder deren gesellschaftliches Gefüge noch aus der Zeit des Ost-West-Konflikts stammen. Aus diesem Grund ist es auch kein Zufall, dass es am Anfang vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, solche Staaten waren, in denen die Proteste ausgebrochen sind. Ben Ali, Gaddafi, die Familie Assad, Mubarak und Co. hatten ihre Macht vor allem dem Kalten Krieg zu verdanken. Der spanische, griechische, sicher auch der türkische, der israelische Etatismus sind bei allen historischen Besonderheiten, die es selbstverständlich gibt, nicht zuletzt Produkte des Ost-West-Konflikts. Und in China, wo es nicht einmal 2 Monate nach den ersten Demonstrationen in Tunesien zu Protesten kam, die sich unmittelbar auf die Proteste in Tunesien bezogen, in China ist sogar noch die kommunistische Partei an der Macht. Alle anderen Proteste scheinen mir die Ausnahme von der Regel oder Medienprodukte zu sein. Sie entstanden entweder als Kettenreaktion auf die Demonstration in anderen Regionen. Durch die neue Geschwindigkeit entsteht das Gefühl globaler Gleichzeitigkeit. Oder sie wurden in den Medien in den Kontext der weltweiten Aufstände gestellt, obwohl sie die Bezeichnung Aufstand aufgrund der geringen Zahl von Beteiligten oder aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit gar nicht verdienen. Das beste Beispiel ist Occupy Wall Street, wo selbst zu Hochzeiten weitaus weniger Leute zusammenkamen als bei jedem Veteranentreffen der Freiwilligen Feuerwehrhalle Trotha. Das Wichtige ist allerdings, obwohl Mubarak und Ben Ali der Etatismus in Athen oder in Madrid ihren Aufstieg vor allem dem Ost-West-Konflikt zu verdanken haben, unterscheidet sich die Situation in den jeweiligen Ländern doch deutlich von der Situation vor 1989. Die sozialen Sicherungs- und Auffangsysteme, von der Sozialfürsorge bis hin zum Militär, wurden aufgrund der Erfordernisse der Zeit demontiert. Die Staatsbetriebe wurden zurückgebaut und größere öffentliche Aufträge werden aufgrund der Staatsverschuldung nur noch selten vergeben. Geblieben sind jedoch das Personal und die Statik des Ost-West-Konflikts. Das hat zur Folge, dass Vertreter der Generation Ü50 aufgrund alter Verträge, Vereinbarungen und Aushandlungen auf unkündbaren Posten sitzen und die wenigen besser oder gut bezahlten Stellen in Wirtschaft, Armee und Verwaltung besetzen. Die Jugend ist hingegen auf Gelegenheitsjobs und Almosen angewiesen. So ist tatsächlich eine Situation entstanden, in der die zentrale Trägergruppe der gesellschaftlichen Beschleunigung bis weit über das 25. Lebensjahr hinaus von ihren Eltern abhängig ist, zu Hause wohnen muss und keine Familie gründen kann. In einer solchen Situation entsteht zunächst Frustration und Langeweile. Wer vor dem Winter 2010 in Ägypten, in Tunesien oder in Griechenland war und die jungen Männer an den Straßenrändern gesehen hat, die gelangweilt mit ihren Handys spielen, kann sich aber vorstellen, dass die Langeweile schnell in Aggression umschlagen kann. Die große Krise war dementsprechend auch weniger die Ursache der Proteste, aber allein die Aussicht auf eine weitere Verschlechterung der Lage und den Wegfall der letzten Gelegenheitsjobs in der Tourismusbranche sorgten dafür, dass das Fass kurz vor dem Überlaufen stand. Wie im Pariser Mai reichte dann oft nur ein kleiner und unbedeutender Tropfen aus, um die Revolte auszulösen. 1968 war es eine herablassende Bemerkung des französischen Bildungsministers gegenüber Daniel Cohn-Bendit. 2010 fortfolgende war es mal die Kündigung eines Mietvertrages, mal die Erhöhung der Fahrpreise und mal, wie jetzt in Spanien, die Abschaffung von öffentlichen Parkplätzen. Trotzdem gibt es einen zentralen Unterschied zwischen 1968 und heute. Wer sich Fotos vom Pariser Mai anschaut, der sieht Menschen, die trotz der harten Auseinandersetzungen fröhlich und ausgelassen sind. Genau diesen Optimismus sucht man heute vergeblich. Auch dort, wo keine Schießereien stattfinden, sehen die Demonstranten aus, als würden sie zu ihrem eigenen Begräbnis gehen. Niemand hält es mehr aus, aber niemand scheint sich vorstellen zu können, dass einmal etwas anderes oder sogar Besseres geben kann. Das vollkommene Fehlen von politischen Ideen und Zukunftsvorstellungen, das die heutigen Proteste kennzeichnet, ist Ausdruck einer Entwicklung, die Jurek Becker einmal als das Verschwinden der Hoffnung aus der Welt bezeichnet hat. Dieser Verlust ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Geschichte der letzten 200 Jahre tatsächlich keinen großen Grund zur Zuversicht bietet. Befördert wurde das Verschwinden der Hoffnung jedoch ausgerechnet durch den Untergang des Staates, der nach Deutschland wie kein anderer dazu beigetragen hat, dass der Glaube an eine bessere Zukunft angefressen wird. Ich spreche von der Sowjetunion. Wenn der groß angelegte Versuch der Bolschewiki in den großen Terror und ins Archipel Gulag führte, warum sollten dann andere Versuche erfolgreicher sein? Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn vermittelt über die Erinnerung an ihr Ursprungsereignis, die Oktoberrevolution nämlich, war die Sowjetunion paradoxerweise zugleich Statthalter des Glaubens, dass die Welt verändert werden kann. Durch die Oktoberrevolution war bewiesen worden, dass es möglich ist, die Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist der Grund dafür, warum auch ausgewiesene und vehemente linke Kritiker der Bolschewiki lange Zeit Sympathien für die Sowjetunion hatten. Ein Zitat von vielen: Wer die Augen für die sinnlose, keineswegs durch technische Ohnmacht zu erklärende Ungerechtigkeit der kapitalistischen Welt besitzt, wird die Ereignisse in Russland als den fortgesetzten, schmerzlichen Versuch betrachten, diese furchtbare gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu überwinden, oder er wird wenigstens klopfenden Herzens fragen, ob dieser Versuch noch andauere. Wenn der Schein dagegen spräche, klammerte er sich an die Hoffnung, wie ein Krebskranker an die fragwürdige Nachricht, dass das Mittel gegen seine Krankheit gefunden sei. Dieser fortgesetzte schmerzliche Versuch, von dem Max Horkheimer hier spricht, ist inzwischen abgebrochen. Das Symbol der Hoffnung, dass, und das ist mir wirklich sehr wichtig, das Symbol der Hoffnung, das seit 1917 immer schwächer wurde und schon 20 Jahre später kaum noch zu erkennen war, ist inzwischen verschwunden. Seit dem Ende der Sowjetunion lässt sich nicht mehr von einer eingefrorenen oder einer arretierten Chance sprechen, deren Arretierung möglicherweise gelöst werden kann, wie es vor 1989 noch getan werden konnte, sondern die welthistorische Bezugsgröße, auf die sich jeder Gesellschaftskritiker beziehen konnte und war er noch so Moskau-kritisch, ist verschwunden. Dieses Verschwinden ist einer der Gründe dafür, warum sich die gegenwärtigen Proteste nicht mehr ins Schema von links versus rechts einpassen lassen. Die Begriffe links und rechts sind durch den Kalten Krieg kontaminiert worden. Links war in der Zeit des Ost-West-Konflikts, wer sich, wie gebrochen auch immer, auf den Umbruchsversuch bezog, der von 1917 ausging. Rechts war, wer der Sowjetunion den Untergang wünschte. Seit es diesen Bezugspunkt nicht mehr gibt, haben die Begriffe ihre Bedeutung verloren oder sind noch beliebiger geworden, als sie es ohnehin immer schon waren. Der Vorteil, den dieses Handeln jenseits von links und rechts mit sich bringt, das nun notwendig geworden ist, könnte zwar sein, dass damit auch der gesamte historische Ballast entsorgt wird, den die Linke mit sich schleppt, vom Etatismus über den Kollektivismus bis hin zur Volksbegeisterung. Der Nachteil ist allerdings ebenfalls offensichtlich. Die einschlägigen Proteste bieten eine mehr als offene Flanke für Bewegungen, deren Entstehung sich ebenfalls jenseits des Koordinatensystems von links und rechts vollzogen hat. In Griechenland mischen die Faschisten von der Goldenen Morgenröte kräftig mit. In Ägypten und Syrien haben sich Islamisten zumindest zeitweise an die Spitze der Proteste gestellt. Welchen Verhältnissen die jungen Leute in Ägypten, in Griechenland, Spanien, deren Handeln sich jenseits von links und rechts vollzieht, nun in den nächsten Jahren zum Durchbruch verhelfen werden, das weiß ich nicht. Ob von Leuten, deren zentrale Kennzeichen Realismus, Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit sind, ob von solchen Leuten allerdings viel Gutes zu erwarten ist, weiß ich ebenfalls nicht. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Während die Kulturindustrie mit ihrer Transformation in Pop schon in den 50er Jahren die Jugend als Konsumentengruppe einzubinden verstand, gelingt ihr im Schatten von 68 der warenkapitalistische Zugriff auf die Kindheit, zum einen auf echte Kinder, also kleine junge Menschen, zum anderen auch auf infantilisierte Erwachsene. Dies einerseits durch die kulturindustrielle Erschließung neuer Produktionsbereiche, real und medial, Spielwaren sowie Filme, Fernsehen, Hörspieltonträger und Kinderliteratur, andererseits durch die Erweiterung der Kulturindustrie in die private, familiäre und damit auch kindliche Lebenswelt. Kolonialisierung der Lebenswelt, nannte das Jürgen Habermas. Oskar Negt und Alexander Kluge sprachen daraufhin vom Imperialismus nach innen. Unter anderem am Beispiel von Pippi Langstrumpf analysierten sie die Okkupation von Kinderöffentlichkeit. Die Pädagogen Karl W. Bauer und Heinz Hengst diskutierten diesen wahren ökonomischen Zugriff auf Kindheit damals unter der Überschrift Wirklichkeit aus zweiter Hand. Abgesehen von mittlerweile längst verstummten pädagogischen Debatten über Kriegsspielzeug im Kinderzimmer, Schäden durchs Fernsehen, verderbliches Comiclesen und dergleichen, vollzog sich die warenkapitalistische Durchdringung von Kindheit und Jugend weitgehend unbehelligt von jeder Kritik der politischen Ökonomie. In der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs von den 60ern zu den 70ern entstanden die Spielwelten von Lego und Playmobil, zogen Barbie, Big Jim und die Schlümpfe in die Kinderzimmer, brach die Hochphase der Modelleisenbahn an, kamen Disney-Filme wie Das Dschungelbuch, Aristocats oder Robin Hood in die Kinos, während im Fernsehen die Sesamstraße, dann Kimba, Heidi und Vicky liefen. Und es erschien ab dem 1. Oktober 1967 im Ehapa Verlag Walt Disneys lustige Taschenbücher. Die lustigen Taschenbücher sind mehr als ein Beispiel der sich im Kapitalismus global ausweitenden Kultur- bzw. Popkulturindustrie. Sie übernahmen die Figurengruppen einerseits um Mickey Mouse, andererseits um Donald Duck, die gewissermaßen vom Hauptgeschäft des Disney-Imperiums entkoppelt ihr Eigenleben entwickeln. Auf jeden Fall sollte man nicht für möglich halten, was alles so passieren kann. Schreibt, unterschreibt und wünscht euch euer Donald Duck im Vor- oder Geleitwort zur ersten Nummer der lustigen Taschenbücher. Gemeint mit was alles so passieren kann, war nichts, was die Welt damals bewegte, einschließlich Kulturrevolution in China, Vietnamkrieg und Mondlandung, sondern vergleichsweise wenig. Alles beginnt mit einer Vorgeschichte. Und dann geht es los. Donald renkt den Hals nach oben, um die Höhe der Papierstapel zu ermessen, die sich auf seinem Schreibtisch türmen. Ihm ist ganz schwindelig. Oje, oje, nichts als Rechnungen, Mahnungen, Zahlungsbefehle. Von den Steuerbescheiden ganz zu schweigen. Ich bin bis über die Ohren verschuldet. Schon im nächsten Bild bekommt Donald einen cholerischen Anfall sondergleichen, geht an die Decke, rast vor Wut. Das ist zu viel für einen einzelnen Mann. Sorgen, Sorgen, nichts als Sorgen. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Doch dann kommt ihm die Lösung. Er zündet den riesigen Papierberg an und legt sich unmittelbar beruhigt durch seine Tat erst einmal zufrieden in die Hängematte, die im Garten zwischen zwei Bäumen aufgespannt ist. Na, Hauptsache, ich bin meine Sorgen los. Wo keine Rechnungen sind, da gibt's auch keine Schulden. Bald steht aber das ganze Haus in Flammen. Ein Nachbar entdeckt das Feuer, holt die Feuerwehr. Ein Wasserstrahl holt Donald aus der Mittagsruhe. Er denkt sofort an die Versicherung, die zahlen soll. Da wäre ich endlich wieder mal bei Kasse. Donald ist sich keiner Schuld bewusst. Mir kann niemand etwas vorwerfen, triumphiert er fröhlich besten Gewissens und dreht kurzerhand der Feuerwehr den Hydranten zu. Schließlich landet Donald wegen Versicherungsbetrugs vor Gericht. Professor von Quack will ihn verteidigen, argumentiert, dass Donald die Versicherung gar nicht betrogen haben könne, da er 23 Monate seine Versicherungsbeiträge nicht gezahlt habe und deshalb gar nicht versichert sei. Donald platzt dazwischen, wieder in Rage. Die Versicherung muss zahlen. Die Leute im Gerichtssaal lachen. Einer kommentiert: Der Kerl ist völlig bekloppt. Donald geht ins Gefängnis und legt sich dort mit dem Wärter an. Daisy besucht ihn und rät ihm, er soll die Ruhe seiner Gefängniszeit zur Erholung nutzen. Denk an die böse Geschichte mit dem Kolumbusfalter, sagt sie ihm. Nacheinander werden jetzt die Geschichten mal als Rückblenden, mal als Fortsetzung erzählt. Thank you. Doch die Zeit steht still. Wie so oft in solchen fiktiven Unterhaltungsuniversen ist auch hier die Geschichte ausgesetzt. Auch die lustigen Taschenbücher kommentieren damit trivial literarisch, was seinerzeit am Beispiel der Theaterstücke von Samuel Beckett als Postmoderne diskutiert wurde. Ja, kommentieren überdies den Befund des Posthistorischen, die These vom Ende der Geschichte, die in den 70ern von Soziologen wie Amitai Etzioni oder Daniel Bell unter dem Stichwort der nachindustriellen Gesellschaft bekannt gemacht wurde. Mithin, auch wenn Entenhausen freilich irgendwie als Gesellschaft gezeichnet ist und sich auch die Figuren alle irgendwie gesellschaftlich verhalten, ist die Frage, ob es sich hierbei überhaupt um soziale Verhältnisse handelt oder nicht vielmehr mit den probaten Mitteln der Unterhaltung eine ganz eigene, in ihrer spezifischen Struktur dann asoziale Mythologie geschaffen wird. Es stehen ja die Tierfiguren im Disney-Universum im Vordergrund. Dennoch sind Mickey Mouse, Donald Duck und Goofy keine Fabelfiguren, keine Akteure, die in ihrem tierischen Verhalten menschliche Moral oder Unmoral vermitteln. Vielmehr gilt hier, was Marx lapidar in seinen Pariser Manuskripten über Entfremdung notierte. Das Tierische wird das Menschliche. Und das Menschliche, das Tierische. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, an dem solche Mythologie, wie die hier entfaltete, gerade wo sie mittels Waren an ein Kinderpublikum adressiert ist, in Realideologie umschlägt. Als Einübung in notwendig falsches Bewusstsein, dem die falschen Verhältnisse dann als notwendig richtige erscheinen. Das ist jedoch keineswegs eine ausgeklügelte Masche, Kinder und Erwachsene, die an den Disney-Geschichten Freude haben, zu manipulieren, sondern setzt kulturell bloß fort, was die Gesellschaft des Spektakels ohnehin durchherrscht. Der Kapitalismus ist vollends zur zweiten Natur geworden. Vor 50 Jahren, 1967, im selben Jahr, in dem das erste lustige Taschenbuch veröffentlicht wurde, erscheint auch Guy Debords Gesellschaft des Spektakels. Es heißt dort zu Beginn: Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. Debord paraphrasiert hier Marx, der sich selbst paraphrasierend 100 Jahre zuvor, 1867, den ersten Band von Das Kapital ebenso beginnt. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Die in der ungeheuren Sammlung von Spektakeln sich fortsetzende ungeheure Warensammlung verliert schließlich gerade durch die ungeheure Gewalt der konsumistischen Gebrauchsgüterproduktion, mit der das gewöhnliche Leben zum vermeintlichen Glück gezwungen wird, verliert ihre Ungeheuerlichkeit. Das gewöhnliche Leben wird eben gewöhnlich. Nicht nur bietet Entenhausen dafür den Modellfall, sondern Produkte wie die lustigen Taschenbücher sind Teil dieses gewöhnlichen Lebens, dieser Normalität. Denn wie wenig unheimlich die spektakuläre Warenproduktion ist, zeigt sich wohl in keinem Bereich der Expansion kapitalistischer Konsumangebote so drastisch wie in dem, der Kinder als Konsumenten adressiert. Und damit Kindheit sukzessive dem Schematismus der spektakulären Warenproduktion unterwirft. Allerdings, inhaltlich bieten die Comicgeschichten genau das Gegenteil des gewöhnlichen Lebens. Sie schaffen die Illusion von Abenteuern. Was daran begeistert oder schlechterdings unterhält, ist bloßer Eskapismus. Flucht aus der Gesellschaft des Spektakels in die Gesellschaft des Spektakels, mit der Gesellschaft des Spektakels. Ohne dass dieses Spektakel an irgendeiner Stelle als Gesellschaft erkennbar ist. Hier entfaltet die von Marx skizzierte Dialektik von tierischem und menschlichem ihren Sinn oder Unsinn, wenn man eine Bemerkung aus seiner Kritik der deutschen Ideologie hinzunimmt. Wo ein Verhältnis existiert, da existiert es für mich. Das Tier verhält sich zu nichts und überhaupt nicht. Für das Tier existiert sein Verhältnis zu anderen nicht als Verhältnis. So bildet ein Jubiläum wie 50 Jahre lustiges Taschenbuch einen geradezu bizarren Kontrast zu 50 Jahre 1968. Und zwar nicht nur deshalb, weil in 500 Ausgaben lustiges Taschenbuch, von spärlichsten Reminiszenzen abgesehen, alles, was irgendwie mit der revolutionären Chiffre 1968 zu tun hat, nicht vorkommt, sondern weil die gut und aufwendig gemachte Inszenierung des Lustiges Taschenbuch-Jubiläums in surrealer Weise die postbürgerlichen Inszenierungen zum 68er-Jubiläum spiegelt. Geht es darum, den Beginn der Lehrlingsbewegung zu bestimmen, stößt man unweigerlich auf den 25. September 1968. Zwar hatte es schon zuvor unter den jungen Beschäftigten rumort, doch im Herbst des Protestjahrs trat die Lehrlingsbewegung erstmals auf spektakuläre Weise an die Öffentlichkeit. Auf der traditionellen Freisprechungsfeier der Handelskammer für 3000 Lehrlinge in der Hamburger Börse regnete es plötzlich Flugblätter auf Teilnehmer und Gäste, in denen die Ausbildungsbedingungen junger Arbeiter angeprangert wurden. Kurze Zeit später gründeten gewerkschaftlich orientierte Jugendliche in Hamburg die Arbeitsgemeinschaft der Lehrlinge für eine bessere Berufsausbildung, die am 6. November die erste selbstständige Lehrlingsdemonstration organisierte. Mehr als 1000 Teilnehmer zogen mit Parolen wie »Brauchst du einen billigen Arbeitsmann? Schaff dir einen Lehrling an!« durch die Hamburger Innenstadt. Es war der Auftakt für Demonstrationen und Proteste in allen größeren Städten der damaligen Bundesrepublik. Trotz der einsetzenden Wirtschaftskrise herrschte Ende der 60er Jahre Vollbeschäftigung und auch an Ausbildungsplätzen bestand kein Mangel. Wegen des Fehlens einheitlicher Standards war die Qualität der Ausbildung jedoch von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen mit wenigen Beschäftigten, wo es schwieriger war, für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten, waren Auszubildende weitgehend entrechtet. Die Proteste richteten sich daher vor allem gegen die altertümlichen Ausbildungsbedingungen, die im Deutschland der 60er Jahre vorherrschten. Im Zeitalter der Raumfahrt wurden in Westdeutschland gewerbliche Lehrlinge immer noch nach der Gewerbeordnung des 19. Jahrhunderts ausgebildet. Für kaufmännische Lehrlinge galt vorwiegend das Handelsgesetzbuch, das ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammte. Die protestierenden Auszubildenden forderten unter anderem das Ende körperlicher Züchtigungen durch Vorgesetzte, ein Verbot ausbildungsfremder Tätigkeiten, ein Streikrecht für Lehrlinge, die Überführung der Ausbildung aus den Betrieben in staatliche Einrichtungen und Schulen und insbesondere neue gesetzliche und vertragliche Grundlagen der Ausbildung. Vielerorts gingen Lehrlinge auch für ein garantiertes Mindesteinkommen oder die Herabsetzung der Höchstarbeitszeit auf 6 Stunden auf die Straße. Im ganzen Land entstanden Lehrlingszentren, in denen sich junge Beschäftigte selbstständig organisierten, sich weiterbildeten und Proteste planten. Auf dem Höhepunkt der Lehrlingsbewegung 1971-72 existierten etwa 150 solcher Lehrlingszentren in der ganzen Bundesrepublik. Einige von ihnen wurden zur Keimzelle der späteren Jugendzentrumsbewegung. Einer der Gründe für diesen hohen Grad an Selbstorganisation war, dass die Gewerkschaften lange untätig geblieben waren und die Vertretung der Lehrlingsinteressen nicht als ihre Aufgabe gesehen hatten. Auch gewerkschaftliche Jugendarbeit existierte damals faktisch nicht. Dies änderte sich mit der Lehrlingsbewegung, die den Druck auf den DGB erhöhte, sich auch für junge Beschäftigte einzusetzen. So geriet der 1. Mai 1969 für die Gewerkschaftsführung zum Desaster, nachdem sich in vielen Städten unter dem Motto Klassenkampf statt Sozialpartnerschaft eigene Lehrlingsblöcke auf den DGB-Demonstrationen gebildet hatten, die sich lautstark Gehör verschafften. Auf der zentralen Maikundgebung des DGB in Hamburg mussten Bundeskanzler Willy Brandt und der IG Metall-Vorsitzende Otto Brenner ihre Reden gegen die Sprechchöre von 3000 Lehrlingen vortragen. Infolge dieses für den Gewerkschaftsvorstand völlig unerwarteten Protests gegen die Gewerkschaftsbürokratie traten schon am 6. Mai Betriebsräte und Vertrauensleute auf einer zentralen Konferenz zusammen, um die Jugendarbeit des DGB neu auszurichten. Kurz darauf entwarfen die Gewerkschaften ein jugendpolitisches Sofortprogramm, bei dessen Ausarbeitung auch gewerkschaftlich organisierte Lehrlinge und Studenten eingebunden wurden. Davon ermutigt, riefen verschiedene Lehrlingszentren und neu gegründete gewerkschaftliche Jugendgruppen zu einer Demonstration in Köln auf, an der sich am 7. Juni 10.000 Lehrlinge beteiligten. Auch bei den Septemberstreiks spielten die jungen Auszubildenden eine wichtige Rolle, so beim Arbeitskampf im Hösch-Hüttenwerk in Dortmund und den sich von dort ausbreitenden Wilden, also nicht von der Gewerkschaftsbürokratie genehmigten Streiks, an denen sich bald 140.000 Beschäftigte aus 69 Betrieben beteiligten. Die Lehrlingsbewegung forcierte nicht nur die Neuausrichtung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik, sondern auch die Reform der beruflichen Ausbildung. Die SPD-FDP-Regierung verabschiedete auf Druck der Gewerkschaften noch 1969 das Berufsbildungsgesetz, das erstmals einheitliche Regelungen und Standards für die Ausbildung festschrieb. Dazu kam eine umfassende Reform des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Betriebsverfassungsgesetzes. Insbesondere gelang es, den Kündigungsschutz auch auf Jugend- und Auszubildendenvertreter auszuweiten. Hinzu kamen weitere gesellschaftliche Reformen wie die Volljährigkeit und damit das Wahlrecht ab 18 Jahren. Der Bundesregierung gelang es so, den Protest einzuhegen, jedoch nicht immer. In der ersten Hälfte der 70er Jahre kam es immer wieder zu Protesten junger Arbeitnehmer, darunter auch zu wilden Streiks, so zum Beispiel in der zentralen Ausbildungswerkstatt der Stadt Frankfurt am Main. Nachdem es dort bereits im Mai 1970 zu ersten Auseinandersetzungen um die Ausbildungsbedingungen und im Zuge dessen zu einer kurzen Arbeitsniederlegung gekommen war, traten im November mehr als 120 Lehrlinge in den Ausstand und besetzten die Lehrlingswerkstatt. Sie forderten ein Ende von Kündigungen ohne Angabe von Gründen in der Probezeit, ein Einspruchsrecht für Lehrlinge in Personal- und Ausbildungsfragen und die Rücknahme dreier zuvor ausgesprochener Kündigungen. Nach einer Woche musste der Frankfurter Oberbürgermeister als verantwortlicher Arbeitgeber nachgeben und die Forderungen der Lehrlinge erfüllen. Einen Beitrag zur Kanalisierung des Protests leisteten auch die Gewerkschaften. In immer mehr Orten wurden gewerkschaftliche Jugendausschüsse gegründet, die die Funktion der Lehrlingszentren oder gleich diese selbst übernahmen. Viele Betriebsräte kümmerten sich nun auch um die Nachwuchskräfte in ihren Betrieben. Die Gewerkschaften verstärkten ihre Jugend- und Jugendbildungsarbeit. Allmählich übernahm der DGB auch die Forderung nach eigenständigen Ausbildungstarifverträgen und band die Jugendlichen aus den Lehrlingszentren in die inhaltlichen Debatten und Verhandlungen ein. Den Gewerkschaften tat der frische Wind gut. Nicht nur stiegen ihre Mitgliederzahlen unter jungen Beschäftigten rasant an, vielerorts waren es vor allem die gewerkschaftlichen Jugendausschüsse, die nach Jahren der Saalveranstaltungen die Gewerkschaften am 1. Mai wieder auf die Straße brachten. Wir haben erst angefangen, wir werden immer mehr. Sprecht miteinander! Lernt euch zu wehren! Mitte der 70er Jahre ebbte die Lehrlingsbewegung ab. Diejenigen, die nicht in die Gewerkschaften integriert wurden, wandten sich immer stärker der Jugendzentrumsbewegung zu. Zugleich machte sich die Krise der Weltwirtschaft auch auf dem deutschen Ausbildungsmarkt bemerkbar. An die Stelle des einstigen Überschusses an Ausbildungsplätzen trat ein Mangel. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg. Im selben Jahr bäumte sich die Lehrlingsbewegung ein letztes Mal auf. Durch eine Reform des Bundesbildungsgesetzes sollte den Arbeitgebern die Verfügungsgewalt über die Ausbildung entzogen werden. Lehrlingszentren und Gewerkschaften wollten stattdessen die berufliche Bildung unter die Selbstverwaltung aller Beteiligten stellen und zudem ein staatliches Berufsgrundbildungsjahr einführen. In Dortmund demonstrierten am 8. November 1975 Zehntausende für eine bessere Berufsbildung. Die SPD schwenkte mit ihrem Entwurf für ein neues Berufsbildungsgesetz auf die Linie von Gewerkschaften und Lehrlingsbewegung ein. Tatsächlich beschloss der Bundestag im April 76 eine Neufassung des Berufsbildungsgesetzes. Der Bundesrat lehnte das Gesetz jedoch einen Monat später ab. Die Bemühungen für eine umfassende Mitbestimmung der Auszubildenden waren vorerst gescheitert. Wie so oft sind es ikonische Bilder, die für ihre Zeit stehen. Für die sogenannten 68er waren es die ersten Fotos von der Erde, die die NASA aus dem Weltraum aufgenommen hatte. Sie verkörpern die ökologische Zerbrechlichkeit des Planeten, die Erkenntnis, dass sich alle Menschen diesen einen Planeten teilen. Das gilt auch für die Technologie, die diese Fotos überhaupt erst möglich gemacht hatte. Dass Hippies und Hacker zwei Seiten desselben kulturellen Phänomens sind, ließen diese Fotos von Anfang erahnen. Das mag einige überraschen, werden doch mit 68ern und Hippies vor allem Drogen, psychedelische Musik und ein starker Hang zur Natürlichkeit verbunden. Das Klischee vom Hacker als verkopftem und technikaffinem Nerd will dazu nicht passen. Während die politisch engagierten 68er in den USA dazu tendierten, die Revolution zu planen, um eine neue Gesellschaft zu errichten, hatten die eher kulturell orientierten Blumenkinder andere Dinge im Sinn. Angetrieben von bewusstseinserweiternden Erfahrungen mit Drogen wie LSD, ging es ihnen vor allem um individuelle Selbstverwirklichung. Hippies und ihre Kommunen waren meist libertäre Projekte. Als Ideal galt maximale individuelle Freiheit. Vom Staat wollte man in Ruhe gelassen werden. Das war verständlich nach der kulturellen Enge der 50er Jahre. Der Staat wurde 1968 in den USA vor allem mit atomarer Aufrüstung, Umweltverschmutzung und dem Vietnamkrieg verbunden. Um Staatsferne zu verwirklichen, mussten die Hippie-Kommunen vor allem autark sein. Es stand hoch im Kurs, möglichst viele Dinge selbst zu machen wobei alle Zugang zu Bildung und Werkzeugen bekommen sollten. Es wurde genäht, gebatikt, getöpfert und geschmiedet, was das Zeug hielt. Hackern wiederum geht es darum, ein Gerät zu verstehen, es auseinanderzunehmen, es zu erforschen, herauszubekommen, was sich alles damit anstellen lässt und dieses Wissen innerhalb ihrer Communities weiterzugeben. Im Grunde waren die Hippies in Kalifornien die ersten Hacker. Es waren nur keine Computer, die sie hackten, sondern alltägliche Werkzeuge. Für ihren Wissensaustausch hatten die verschiedenen Gruppen ein Zentralorgan, den Whole Earth Catalog. Dieser war eine Art Versandhauskatalog, in dem sich Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art bestellen ließen, die für das Leben in Hippie-Kommunen interessant und hilfreich waren. Während die Hippie-Kultur schon nach wenigen Jahren wieder von der Bildfläche verschwand, leben einige ihrer Ideale und Vorstellungen im entstehenden Silicon Valley weiter. Ende der 70er waren es hippieske Garagenfirmen wie Apple und Microsoft, die die damals großen IT-Konzerne wie IBM erfolgreich herausforderten. Dieses Mal sollte es die Technologie sein, die die Bewusstseinserweiterung möglich macht. Der Computer sollte als Maschine zur Erweiterung des Denkens dienen. Stuart Brand, der Herausgeber des Whole Earth Catalog, war es, der den Begriff Personal Computer, PC, erfand. Für Rechner, die von gewöhnlichen Menschen zu Hause benutzt werden konnten. Im Gegensatz zu den damals gängigen Großrechnern, die noch Schränke oder ganze Etagen füllten und über Lochkarten bedient wurden. Die Ideen dieser Pionierphase haben weiterhin international Bestand. Etwa in der Hackerethik des 1981 gegründeten Chaos Computer Clubs, CCC. Ging es dem Whole Earth Catalog darum, Zugang zu Werkzeug und Bildung aller Art bereitzustellen, heißt es heute noch in den Grundsätzen des CCC: Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Aber Computer sollten nicht nur von allen benutzt werden können, sondern auch untereinander verbunden sein. Dahinter stand die Idee einer vernetzten Welt, in der alle mit allen kommunizieren können. Manche sahen darin schon das Erwachen eines Weltbewusstseins und eine neue Phase der Menschheitsentwicklung, ähnlich derjenigen, die die New Age-Esoteriker als Zeitalter des Wassermanns herbeisehnten. Der LSD-Trip wurde irgendwann durch Virtual-Reality-Brillen ersetzt, die ihre Benutzer in eine andere, virtuelle Realität versetzen sollten. Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sollten die weltweite individuelle Vernetzung noch einmal stark vertiefen. Selbst neue Entwicklungen wie das unkontrollierte Darknet oder die Kryptowährung Bitcoin gehen auf das Anliegen der Hippies zurück, sich alles selbst zu bauen und fernab von staatlicher Kontrolle Strukturen zu schaffen. Sogar aktuelle Entwicklungen wie der Transhumanismus nahmen in dieser Zeit ihren Anfang. Schon damals war man vor allem in Kalifornien der Ansicht, der Mensch schöpfe bei weitem nicht sein Potenzial aus und ersann Methoden, das zu ändern. Während es dem Human Potential Movement der 60er Jahre darum ging, den Menschen mit Hilfe von Drogen und Psychologie zu verbessern, versuchen Transhumanisten dies heutzutage eher auf technologischem Weg. Dass beide Strömungen, Human Potential Movement und Transhumanismus, ihren Mittelpunkt im Silicon Valley haben, ist kein Zufall. Doch die staatliche Regulierung und die kapitalistische Verwertung machten selbstverständlich auch vor diesen neuen Technologien und Arbeitsweisen nicht Halt. Tim Wu hat in seinem Buch »Der Master Switch – Aufstieg und Niedergang der Informationsimperien« beschrieben, wie neue Medien zunächst unkontrolliert und graswurzelartig wachsen, bis der Staat und neu entstandene Unternehmen sie in geordnete Bahnen lenken. war es zu Beginn der Verbreitung der Radiotechnik noch üblich, dass in den USA hinter jedem Heuhaufen Hobby-Radiomacher ihre Programme sendeten, sind Sendelizenzen inzwischen seit Jahrzehnten streng reguliert. Verlegten Dörfer einst kurzerhand selbst Telefonkabel, dank derer dann zwar nur lokal und in einer Art Konferenzschaltung, dafür aber kostenlos telefoniert werden konnte, stehen die Telefonnetze heutzutage vollständig unter Kontrolle der Telefongesellschaften. Auch das Internet ist auf dem besten Weg, künftig von Google, Facebook und ähnlichen Konzernen sowie von staatlichen Behörden kontrolliert zu werden. Von Walter Ulbricht, immerhin über 30 Jahre lang Vorsitzender der SED, erinnert man sich als besonders reaktionär an einen Ausspruch, den er 1965 auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der Einheitspartei von sich gab. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Yeah, yeah, yeah und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Kaum 5 Jahre nach diesem 11. Parteiplenum war Ulbricht entmachtet. Nicht zuletzt in seinem Beharren auf einer von ausländischen Einflüssen freien sozialistischen Volksmusik zur exklusiven Beschallung der DDR hatte er sich als der realitätsfremde Ignorant entpuppt, der er war. So absurd das alles in der Rückschau klingen mag, sind Haltungen wie die Ulbrichts doch tief verwurzelt im spezifisch deutschen Verhältnis zu populärer Musik. Denn was bis zur Ankunft der Beatles, auf die der ZK-Vorsitzende anspielte, als populäre Musik galt, war von vornherein kein Folk, sondern ein nationales Erbauungs- und Erziehungsprojekt. In ihm drückt sich die Geschichte einer Nation aus, die keine war, und ohne preußisches Militär auch nie eine geworden wäre. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. Die Liedsammlungen der Brüder Grimm samt ihrer musikalisch-redaktionellen Bearbeitung durch Achim von Arnim und Clemens Brentano im 19. Jahrhundert rechnen zum durchaus erfolgreichen Versuch, den Deutschen einen reaktionären Nationalmythos anzudrehen. Einen kulturellen Korpus von zünftiger Harmonie und apolitischer Innerlichkeit als Gegengift und vermeintliche historische Mission in einer rasant sich entzaubernden Welt, kurz gesagt Gegenaufklärung vom ersten Notenschlüssel an. Daraus entwickelte sich eine deutsche Besonderheit, der Schlager. Er entstand als Wechselbalg aus den kitschig-klebrigen Sujets vorindustriellen Zuschnitts, die Schlagertexte weiterhin prägen, und dem Takt, in dem die Industrialisierung in Deutschland allen Heideröslein zum Trotz vorangetrieben wurde. Und dieser Takt war der des militärischen Stechschritts, dem als Musikgattung der Marsch entspricht, mit seinem geraden Rhythmus und seiner stumpfsinnigen Metrik, die immer noch für die typische aufgekratzte Steifhüftigkeit des Schlagers sorgt. Wer sagt sogar, dass Arbeit nur schändet? Wer ist so gelangweilt, so maßlos verblendet? Ihr. Weil die Quellen der deutschen Populärmusik also Militär und Mythos waren, wirkten die ersten zaghaften deutschen Adaptionsversuche von Rock'n'Roll und Beat denn auch so ungelenk. Der angestammte thematische Horizont hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nur insofern verändert, als nun die Capri-Fischer mit derselben Intention besungen wurden, wie zuvor die blonden Maiden. Dem im Marschrhythmus disziplinierten Körper, der in der Masse mitgeht und sich nicht tanzend aus ihr löst, blieb die aus den USA und Großbritannien hereinschwappende Musik fremd und feindlich. Jene Musik, die zum einen vom tatsächlichen Alltag erzählte und die zum anderen körperliche Individualisierung geradezu verlangte. So blieb Rockmusik in Deutschland lange bis in die späten 70er ein veritabler Störfaktor, der nicht nur die Generationenordnung erschütterte, sondern in gewisser Weise tatsächlich die tradierte nationale Vorstellungs- und Empfindungswelt in Frage stellte. Wer dankt noch denen, die uns geboren wir? Doch wer will weiter nur protestieren? Und das zu beklagen, war nicht allein Reaktionären vorbehalten, die mit dem nicht selten erhobenen Vorwurf, dass Beatmusik undeutsch sei, auf ihre Weise durchaus recht hatten. Auch die politische Linke, und das betraf nicht nur die Ulbrichts, war der popkulturellen Invasion aus dem Westen nicht eben zugetan. Denn auch sie betrachtete populäre Musik in erster Linie, damit die Tradition der Grimms und Brentanos fortsetzend, wenn auch unter anderen politischen Vorzeichen, als ein ex machina herzustellendes Erziehungs- und Agitationsinstrument, das die Avantgarde nutzen sollte, um die Massen aus ihrer alltäglichen Lethargie aufzurütteln und zu revolutionärem Bewusstsein zu führen. Es wäre unzutreffend zu sagen, dass das auf musikalischer Ebene immer geschadet hätte. Gerade jene vollendet künstlichen Arbeiterlieder aus der Feder Hans Eislers und Kurt Weils, die sich klanglich an der fortgeschrittenen E-Musik orientierten, der eine war Schüler Arnold Schoenbergs, der andere von Busoni beeinflusst, sind aller Ehren wert. Gerade Kurt Weil aber, der sich zu sehr für die zeitgenössische Populärmusik der englischsprachigen Länder interessierte und sich in der DDR auch für sie stark machte, war sich dieses Charakters der Erziehungsmusik und des gesellschaftlichen Mankos, das sich in ihr ausdrückte, durchaus bewusst. Bewusster jedenfalls als viele Wortführer der neuen Linken in Deutschland. Die sahen zwar, dass die popkulturelle Rebellion, die mit typischer Verspätung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auch Deutschland zu erreichen begann, durchaus radikal war, dass sie Bedürfnisse artikulierte, die mit der Vorstellung einer formierten Gesellschaft erhardscher Prägung und ihrer öffentlichen Ordnung ganz handgreiflich kollidierten, wie in den Straßenschlachten nach dem Stones-Konzert in der Waldbühne im September 65 oder dem Auftritt von The Who im April 67 in Ludwigshafen. Aber die Kritiker monierten, dass die neue Musik eben nicht den Kriterien der klassischen Agitationsmusik entsprach. Sie lud zum Konsum ein und sie entdisziplinierte, hintertrieb also den revolutionären Auftrag. Der Konkret-Herausgeber und Ehemann Ulrike Meinhoffs, Klaus-Rainer Röhl, mokierte sich beispielsweise darüber, dass ihre Hörer bei den Worten Arbeiterklasse und Klassenkampf ihre Münder zu einem müden oder mitleidigen Grinsen verzogen, während sie sich ansonsten den ganzen Tag über lautstark aufgedrehter Beatmusik hingaben. Bernhard Blanke, seines Zeichens Geschäftsführer des Republikanischen Clubs in Berlin, der Keimzelle des SDS, bemerkte, dass die Revolution in der Popkultur zur Ware werde, was Beat und Pop als die hohlen Kunstprodukte der Marketingabteilungen einer industrialisierten Öffentlichkeit entlarve. Der Zusammenstoß zwischen der neuen Subkultur und der neuen Linken war also programmiert und erfolgte mit größtmöglichem medialen Echo während der internationalen Essener Songtage vom 25. bis 29. September 1968. Die Songtage waren ein Versuch ehrgeiziger sozialdemokratischer Kulturpolitiker und eines Zirkels um den Musikjournalisten und späteren Krautrock-Impresario Rolf-Ulrich Kaiser, das US-amerikanische Monterey Festival unter bundesdeutschen Bedingungen nachzuahmen. Die Essener Songtage sollten einerseits Underground-Rock-Heroen aus Übersee wie den Fergs, die Band der Beatnik-Poeten Ed Sanders und Tully Kupferberg und vor allem den avantgardistischen Mothers of Invention Frank Zappas eine Bühne geben. Andererseits diese Musiker aber in ein politisches Rahmenprogramm stecken, das von Liedermachern wie Franz Josef Degenhardt, Workshops und Diskussionen bestimmt war. Das Festival produzierte so einen Dauereklat zwischen Agitatoren, denen die Musik nur Mittel zum Zweck war, und Jugendlichen, denen die aufgenötigte Agitation den Genuss in Deutschland bislang unerhörter Musikspektakel versaute. Immer wieder mussten Konzerte wegen konsumkritisch inspirierter Störversuche abgebrochen werden. Keilereien brachen aus, die Stimmung war geladen. Wie sehr lässt sich an einer Lautsprecherdurchsage von APO-Agitatoren gleich zu Beginn des Festivals ablesen, die die Besucher wie folgt ansprachen. Ihr Arschlöcher merkt wohl gar nicht, dass hier gegen euch gesungen wird. Das ist doch sozialistische Onanie. Dieser heilige Eifer wirkte vor allem auf die Gäste aus Großbritannien und den USA befremdlich. Frank Zappa, dessen Auftritt die deutschen Newcomer-Bands tief beeindruckte, unter ihnen Amondyl, Guru Guru und das zuvor kreuzbrave, DKP-orientierte Politkabarett Flo de Cologne, das in Essen den Jazzrock und die sexuelle Revolution entdeckte. Frank Zappa wunderte sich öffentlich darüber, dass die Deutschen offenbar lieber über Musik reden, als sie zu hören. An Zappa schieden sich die Geister. Schließlich war er nicht nur der ästhetisch radikalste Rockmusiker dieser Tage, sondern zugleich Bürgerschreck und bissiger Kritiker des subkulturellen Größenwahns und der Bigotterie in einem. Für deutsche Linksradikale, die ihren Eltern darin ähnlich, die Welt vor dem imperialistischen angloamerikanischen Konsumterror retten wollten, war diese Haltung Zappas schwer erträglich. Mit wem er es zu tun hatte, erfuhren Zappa und die Mothers of Invention dann nachdrücklich am 16. Oktober 1968. Am Nachmittag vor einem Konzert in Berlin suchte eine Delegation der Kommune 1 die Musiker in ihrem Hotel auf, um sie dazu zu bringen, die am Abend erwarteten 8000 Besucher aufzufordern, das Gefängnis in Moabit zu stürmen, wo unter anderem Fritz Teufel einsaß. Frank Zappa lehnte mit der nachvollziehbaren Begründung ab, dass nach einer solchen Unternehmung wohl eher mehr und nicht weniger Leute im Gefängnis sitzen würden. Beim Auftakt des Konzerts im 1973 abgerissenen Schöneberger Sportpalast, in dem Goebbels vor jubelndem Publikum den totalen Krieg verkündet hatte, skandierten Provo-Gruppen Slogans wie Mothers of Reaction oder Revolution. Sie bepöbelten das Publikum und forderten Zappa auf, die Konzertbesucher zum Sturm auf das alliierte Kontrollratsgebäude zu mobilisieren, das nur wenige Meter entfernt vom Sportpalast lag. Zappa lehnte unmissverständlich und mit überaus klaren Worten und Gesten ab. Eier und Gemüse flogen auf die Bühne. Schließlich wurde die Bühne gestürmt und besetzt. Das Konzert endete in komplettem Chaos. Der 2016 entstandene Dokumentarfilm Eat That Question zeigt Filmaufnahmen von diesem desaströsen Abend und enthält auch den hellsichtigen Kommentar, den Zappa kurze Zeit nach dem Sportpalastabend in einem Interview gab. Die deutsche Jugend hat sich nicht weit von ihren Vorgängern in kurzen Hosen entfernt. Die Jungs tragen zottelige Bärte und die Mädchen Perlenketten und lustige Klamotten. Aber sie sind Nazis wie ihre Väter und Mütter. Sie verhalten sich wie Nazis. Das Problem ist, dass sie sich für eine neue Linke halten. Einige der Provokateure dieses Abends fanden sich im Jahr darauf in palästinensischen Ausbildungslagern wieder und zettelten mit den dort erworbenen Kenntnissen wiederum ein Jahr später einen antiimperialistischen Kleinkrieg gegen die, wie die deutsche Guerilla sie einstufte, US-amerikanische Besatzungsmacht und ihre deutschen Satrapen an. Den im Herbst 68 ausgebrochenen Konflikt zwischen Rockmusik und deutschem Linksradikalismus löste schließlich eine besondere Spielart des Rock, die man getrost zu den hiesigen musikalischen Sonderwegen, wie eben auch den Schlager, rechnen kann. Der sogenannte Politrock. Rockmusik, die politisch engagiert war, gab es in den späten 60ern und frühen 70ern freilich auch in anderen Ländern. Aber eben keine, in der die Rockmusik oder was man dafür in Deutschland hielt, nur das agitatorische Vehikel des politischen Engagements gewesen wäre. Wenige dieser Bands, die nun begannen, auf Deutsch zu Rockmusik zu singen, schafften es, neben Gymnasiastenlyrik und Parolendrescherei auch das zu innervieren, was Rockmusik einst auszeichnete, nämlich Alltagserfahrung ästhetisch zu bearbeiten. Noch am nächsten kam deutschsprachige Rockmusik dem wohl in den besseren Songs von Tonsteine Scherben oder dem schwarzen Humor des frühen Wolfgang Ambros. Bei den meisten anderen blieb die Verachtung der Beatmusik um ihrer selbst willen als hartnäckiger Unterton erhalten. Die Berliner Band Hanuman beispielsweise, die aus der noch englisch singenden Hardrock-Kombo Murphy Blend hervorgegangen war und zu den ersten Gruppen gehörte, die in die Muttersprache wechselten, machte in ihrem Song Lied des Teufels folgenden bemerkenswerten Widerspruch zwischen Denken und Hören aus. Und der Teufel, er singt, wer die Opfer kennt, lacht ihn aus. Wer die Henker nennt, glaubt ihm nicht. Wer beim Weinen denkt, schreibt ihn krank, lullt ihn ein mit Beatmusik, denn Musik befreit vom Denken, vom Denken. Von der Revolution sprach bekanntlich schon bald keiner mehr. Auch die Rockmusik der 60er alterte rasch im Verlauf des Folgejahrzehnts. Immergrün hingegen blieb die moralisch selbstzufriedene und bei aller vordergründigen Politprovokation zu Entscheidungspathos und Volkserziehung neigende Grundhaltung deutschsprachiger Rock- und Popmusik, an der auch der Punk nichts ändern sollte. Von ein paar hübschen Sauereien, wie sie beispielsweise die Frankfurter Straßenjungs zu Gehör brachten, abgesehen. Und deshalb ist die gängige Lesart, die das Jahr 1968 als Geburtsstunde einer eigenständigen deutschen Popmusik feiert, durchaus schlüssig. Man könnte auch sagen, ohne Kommune 1 kein Herbert Grönemeyer, kein Popbeauftragter Sigmar Gabriel und keine sogenannten Deutschpoeten. Dass die Welt darauf gut hätte verzichten können, steht auf einem anderen Blatt. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute 1968 im Kaleidoskop. Unter ganz verschiedenen Aspekten haben wir die Ära betrachtet. 9 Beiträge haben wir gehört. Zuerst Liebe ist ein 5-Buchstaben-Wort, Michael Piwnik über die Musik der Band Love und den schillernden Begriff der Liebe. Zum Zweiten vom Kitsch befreit, Ulrike Haider hält die sexuelle Revolution der 68er in Ehren. Drittens das Unbehagen in der Demokratie, Felix Klopotek erinnerte an Johannes Agnoli und seine Thesen über die Transformation der Demokratie. Viertens erzählte Richard Gebhardt über den rabiaten Antiliberalismus der neuen Rechten wie neuen Linken. Fünftens verglich Jan Gerber Perspektiven und Proteste damals und heute. Roger Behrens beleuchtete den Durchmarsch der Popkultur nicht nur in Entenhausen. Stefan Dietl erinnerte an die linksradikale Lehrlingsbewegung. Enno Park rekapitulierte, was es mit Hacker-Hippies auf sich hat. Und Uli Krug erzählte zum Schluss über die Essener Songtage. Auf Wiederhören.